Deutschlandfunk Soundcheck. The Eagle has landed. Wer hat das gesagt? Houston und somit das Kontrollzentrum? Oder Neil Armstrong, der Astronaut, als die Mondfähre zum ersten Mal eben diesen Planeten und diesen Boden berührte? Ein kurzes Zitat. Für Musikliebhaber in aller Welt war diese Band immer schon eine typisch US-amerikanische Band. Es war nicht einfach eine Sache der Entstehung oder Geografie, als vielmehr, dass ihre Songs einiges des musikalischen Erbes der USA berührten. Seit ihrer Gründung vereinigten sie Musikstile wie Country Blues, Folk Rockabilly, Rhythm and Blues und Soul auf so eindrucksvolle Art und Weise, dass die Suche nach einem geeigneten Namen damals nur auf das Symbol der USA fallen musste, den Adler. Das ist ein Zitat aus dem Beipackzettel einer LP bzw. einer CD eben dieser Band gewesen. Insofern erstens ein wenig übertrieben und zweitens hier und da nicht ganz richtig, dazu später. Was hören Sie also? Sie hören, der Adler ist gelandet. 35 Jahre The Eagles. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Disguise. I thought by now yourself as strong and stares out at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be alone. She draws a shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired? Did she just get lazy? She's so far gone, she feels just like a fool. Sure know how to arrange things. You set it up so well, so carefully. Ain't it funny how your new life didn't change things? You're still the same old girl you used to be. And you can't hide. So kitschig, dass es quasi schon wieder schön ist, dieses Lied. So klischeehaft kalifornisch, dass diese Band eben nur aus Kalifornien kommen konnte. Sie erinnern sich an dieses Zitat von vor 8 Minuten und 30 Sekunden. Da meinte die Schallplattenfirma, es war nicht einfach eine Sache der Entstehung oder Geografie, dass es diese Band gab. Natürlich war es eine Sache der Entstehung und der Geografie. Und im Weiteren war in diesem Zitat davon die Rede, dass sie unterschiedliche US-amerikanische Musikstile vereinigt hatten. Country Blues, Folk, Rockabilly, Rhythm and Blues und Soul. Country, ja, Blues, hier und da vielleicht Folk, möglicherweise. Rockabilly, wer weiß, Rhythm and Blues ganz bestimmt nicht und so. Naja, vielleicht waren sie das, was Timothy B. Schmidt, ihr späterer Bassist, einmal auf die Frage geantwortet hat, was sie seien, die Eagles. Er hat kurz überlegt und dann hat er gesagt, na, eine Rock'n'Roll-Band aus Los Angeles. 1971 gegründet, vor 35 Jahren fast somit. Dieser Titel hier eben, Lion Eyes, eine Aufnahme von ihrer LP mit dem Titel One of These Nights von 1975. Dieser Titel hier war eben in der Tat eine Neuaufnahme, denn vor ein paar Wochen, vor 2 Wochen vielleicht, haben die Eagles eine Doppel-DVD veröffentlicht. Eagles Farewell Tour Number One heißt sie, Live from Melbourne. Eine Aufnahme vom November 2004, an 2 oder 3 Abenden entstanden in Melbourne. Und naja, was ist auf dieser DVD drauf? The best of the Eagles, the very best of the Eagles und the very, very best of the Eagles. Eben all die Songs, die man von ihnen kennt. In diesem Stil, sehr leicht, sehr locker. Mit Streichern und so weiter und so fort. Und eben mit diesen 4 Mitgliedern, die sie heute vereint. Das wären Don Henley, Glenn Frey, Joey Walsh und Timothy B. Schmidt. Doch der Reihe nach und damit zurück ins Jahr 1971, beziehungsweise dann eben ins Jahr 1972, als sie ihre erste Platte erschien. 1971 bestand die Band aus Bernie Ladin, Randy Meisner, Don Henley und Glenn Frey. Bernie Ladin hatte bei den Flying Burrito Brothers gespielt, unter anderem. Randy Meisner bei Proko und Linda Ronstadt, Don Henley in der Band von Linda Ronstadt und Glenn Frey auch in der Band von Linda Ronstadt. Also drei kannten sich mehr oder weniger. Und Bernie Ladin hatte eine Menge Erfahrung, um dazu zu kommen. Kurioserweise kam von diesen Vieren niemand, wirklich nicht einer, aus Kalifornien. Bernie Ladin kam aus Minneapolis, Minnesota. Randy Meisner aus Scottsbluff, Nebraska. Don Henley aus Gilmer, Texas. Und Glenn Frey immerhin aus einer Großstadt aus Detroit. Und dann probten sie und probten und fanden ihren Stil. Und 1972 dann erschien die erste LP, einfach nur Eagles, und daraus ein Song, der eben genau das repräsentiert, was sie sein wollten und auch sein konnten. Eine leichte, eine lockere Band aus Los Angeles, aus dem Süden Kaliforniens, die Eagles, und Peaceful Easy Feeling. I like the way your sparkling earrings lay against your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down. 'Cause I'm already standing on the ground. Standing, I'm all. Peaceful Easy Feeling, die Eagles von ihrer allerersten LP aus dem Jahr 1972 mit dem Titel Eagles. Ihr Klang war kompakt, gemeinschaftlich, songbewusst, melodiös, konzentriert. Sie hatten gelernt von den Birds, von den erwähnten Flying Burritos, von Bob Dylan, sicherlich von Jackson Brown, von Warren Zevon und wie sie alle hießen, die Ende der 60er und Anfang der 70er eben gerade in Kalifornien und auch im Besonderen in Los Angeles aktiv gewesen waren. Der nächste Song ist möglicherweise der Eagles-Song bis heute. Er ist ein Lied, bei dem man Auto fahren sollte, im Sonnenschein, eventuell ein Cabrio hat, den Lautsprecher ziemlich laut dreht und alles, wirklich alles ist in Ordnung. Geschrieben hatten dieses Lied Glenn Frey, also der Gitarrist und der Sänger der Eagles, und Jackson Brown, der den Eagles verbunden war, aber natürlich seine Solokarriere gemacht hatte. Wie der Song heißt, von demselben Album, relativ einfach, nimm's leicht, take it easy. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Thank you. Doolin Dalton heißt dieser Song, knapp eine Minute lang. Doolin Dalton. Und er war, dieser Song, so etwas wie ein Statement. Denn der große Wurf gelang ihnen mit dem zweiten Album. Desperado hieß das. 1973 erschienen. Desperado, das war ein Ding um die Doolin Dalton Gang, die um 1890 in der Gegend von Kansas ihren Wesen trieb und der Outlaw-Existenz eines modernen Rock'n'Roll-Rebellen romantische Parallelen beigab. Aufstieg, Euphorie, Selbstüberschätzung und Fall eines Superstars wurden von den Eagles ohne den prätentiösen Anspruch einer Rockoper damals noch in der Western-Mythologie musikalisch vorbildlich gespiegelt. Diese LP Desperado war ein Konzeptalbum, so sagten manche, was es auf jeden Fall war. Es war eben ein Spiel mit den alten US-amerikanischen Mythen. Es ist immer relativ einfach, über ein Cover zu reden, aber in diesem Fall, auf dem LP-Cover damals, waren vier Gestalten, die relativ finster dreinblickten, unrasiert waren. Bärte bzw. Schnurrbärte hatten lange Haare, sie trugen dreckige Jeans, Cowboygürtel. Bernie Ladin hat ganz rechts auf dem Cover einen Patronengurt um die Schulter geschnallt und ein altes Gewehr in der Hand, also was damit noch einmal gesagt werden soll. Sie gaben sich das Image von vier Outlaws. Dreht man die LP rum, dann ändert sich das Bild, denn da liegen sie vor einem Saloon, vielleicht auch vor dem Büro des Sheriffs, an ein Anna gefesselt auf dem Boden, und über ihnen stehen nicht minder mürrisch blickend die Kopfgeldjäger bzw. die Sheriffs und Hilfs-Sheriffs, die diese Gang gefangen genommen hatten. Hören wir den Titelsong dieses Albums, dieser LP, und der Titelsong, der heißt nun mal eben Desperado. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You come to your senses, come down. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late. Gone, der allererste Song ihrer LP On the Border. 1974 erschienen war On the Border ihre dritte LP und Don Felder, der Gitarrist, war zu den Aufnahmen dieser LP zu der Band gekommen, Don Felder, und damit waren sie fünf. Bernie Ladin, der Multi-Instrumentalist, Randy Meisner, der Bassist, Don Henley, der Schlagzeuger, Glenn Frey, der Gitarrist, und Don Felder, ein weiterer Gitarrist eben. Sie konnten alle singen und sie konnten alle komponieren. Das gab natürlich Probleme, denn wenn eine Band aus fünf Mitgliedern besteht, die alle singen können und alle komponieren können, und auf eine LP passten damals 11, 12 Songs drauf, bei 13 wurde es schon sehr, sehr eng, dann führt das natürlich zu Problemen. Welche Lieder kommen auf eine CD, Entschuldigung, welche Lieder kommen auf eine LP natürlich, und wer singt sie und von wem sind sie? Dass sie unterschiedliche Arten zu singen und zu komponieren hatten, das steht natürlich außer Frage. Don Felder machte die Gruppe ein bisschen frischer. Don Henley mit seiner unverwechselbaren Stimme, ebenso wie Glenn Frey. Randy Meisner, auch der Bassist, sang natürlich. Und dann war da eben Bernie Ladin, der immer mal wieder Interesse am Bluegrass zeigte, wie beim nächsten Song etwa. Der Song heißt My Man und er wird gesungen von Bernie Ladin und er ist geschrieben von Bernie Ladin und er ist von derselben EP aus diesem Jahr 1974. On the Border, My Man, The Eagles. Spinning your wheels, don't feel too bad, you're not all alone, we're all trying to get along. With everybody else trying to go their way, you're bound to get tripped, and what can you say? Just go along till they turn out the lights, there's nothing we can do. Fight it. No man's got it made till he's far beyond the pain. And we who must remain go on living just the same. I once knew a man, a very talented guy. Song came from deep down inside. You could hear it in his voice and see it in his eyes. Just the same. Eagles, My Man, geschrieben von Bernie Ladin und gesungen von ihm. Und das ist natürlich Country gewesen. Und wer sollte solche Songs schreiben, wenn eben nicht Bernie Ladin? Hatte er doch in einigen Country-Bands gespielt, vor den Eagles. Das war das Jahr 1974. Wir machen einen Schritt von einem Jahr nach vorne und sind dann, wo? In 1975. Die Eagles mit einem Song aus dem Jahr 1975. Swear. One of These Nights, die Eagles 1975. Noch waren sie zu fünft, noch waren sie in der alten Besetzung. One of These Nights war bis dahin mit Sicherheit ihr bestverkauftes Album, ihre bestverkaufte LP mit zwei, drei Songs, die völlig aus der Reihe schlugen, einmal durch ihre Länge. Journey of the Sorcerer zum Beispiel, 6,5 Minuten. Und der Song dann noch einmal, den wir gleich hören werden, den wir zu Anfang dieser Sendung über die Eagles oder mit den Eagles gehört haben. Dieser Song mit dem Titel Line Eyes. Viel U's, viel A's, die an die Beach Boys erinnerten, an die Beatles. Wunderbarer Harmoniegesang auf jeden Fall. Line Eyes von derselben LP aus dem Jahr 1975, One of These Nights. Es sollte nur noch dieses Gerät anspringen. Dann wäre das schon ganz schön. Was es aber nicht tut, das kann passieren. Das kann alles nicht wahr sein. Einen Augenblick, ich nehme den anderen CD-Spieler. Werde ihn, einstellen. Und dann kann es auch gleich schon losgehen. Die Eagles und Line Eyes. She goes away and leaves him. yourself a strong one and stares out at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws a shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone, she feels just like a fool. You'd be alone this far down the line. I know what's been on your mind. You're afraid it's all been wasted time. The autumn leaves have got you thinking about the first time that you felt. You didn't love the boy too much. I could have done so many things, baby. If I could only stop my mind from wondering.